Herzlich willkommen zur heutigen Klingding-Sendung. Heute mit einem Blurred Edges 2015 Feature. Zum 10. Mal präsentiert das Festival Blurred Edges vom 5. bis 20. Juni 2015 analoge sowie elektronische Sounds in Komposition, Improvisation, Field Recordings, Lectures, Performances, Klanginstallationen und Urban Soundwalks. 2005 vom Verband für aktuelle Musik Hamburg ins Leben gerufen, wird das zweiwöchige Veranstaltungsformat aufgrund seiner erfrischenden Widersprüche geschätzt. Das stetig wachsende Festival präsentiert eine Vielzahl von internationalen und lokalen Künstlerinnen. Der Gedanke von verwischten und unklaren Genregrenzen durchzieht Blurred Edges auf mehreren Ebenen. Auch das Publikum wird aktiv in Konzerte und Interventionen mit einbezogen. Beispielsweise bei den Electric Walks der Berliner Künstlerin Christina Kubitsch, den DIU Synth- und Field Recording Workshops bei dem diesjährigen HAW Klangsymposium Klingt gut. Blurred Edges zieht ganz Hamburg in seinen Bann, denn das Festival weitet sich in den Hamburger Stadtraum aus. Die teilnehmenden Künstlerinnen schicken das Festivalpublikum mit dem Ziel auf Entdeckungsreise, neue Orte zu entdecken, die Sinne zu weiten und sich in neuen Umgebungen auf einen Perspektivwechsel einzulassen. Um so viele Grenzen wie möglich aufzuheben, entscheiden bei einigen Konzerten die Besucherinnen über die Höhe der Eintrittsgelder. Blurred Edges wird von keiner übergeordneten Instanz kuratiert, sondern vielmehr mit Anspruch an Offenheit und Vielfalt vom Verband für aktuelle Musik Hamburg koordiniert. Ein fünfköpfiges Team stellt in Zusammenarbeit mit den zahlreichen beteiligten Spielstätten die notwendigen Verbindungen zwischen Musikerinnen, Lecture, Performerinnen, Visual Artists und Klangkünstlerinnen her. Sie möchten die Freisetzung neuer Kräfte ermöglichen, jedoch nicht diktieren. Das Koordinationsteam legt lediglich einen Zeitrahmen, einen Möglichkeitsraum fest. Der Reiz eines Produzentenfestivals gegenüber einem kuratierten Festival liegt im Unvorhersehbaren. Diese Art der Organisationsstruktur, die die direkten Verbindungen der veranstaltenden Musiker nutzt, passt konzeptionell perfekt zu der dargebotenen experimentellen Musik. Blurred Edges ist Jahr um Jahr in jeder erdenklichen Phase ein einziges Experiment, das schon zahlreiche Akzente in der nationalen und internationalen Szene der aktuellen Musik setzen konnte, so der Verband für aktuelle Musik. Das Programmheft kann als PDF, es hat dieses Jahr 76 Seiten, geladen werden unter der Webadresse www.blurrededges.de oder alternativ die Webseite des Verbands für aktuelle Musik Hamburg www.vamh.de. Die Klingding-Sendung präsentiert eine Auswahl des umfangreichen Programms, möglichst parallel zu den jeweiligen Präsentationen im Blurred Edges Mix. Aktuell hören wir zwei Tracks von Christina Kubitsch. Thank you. Christina Kubisch, Electrical Walks, elektromagnetische Stadtspaziergänge. Vom 6. bis 20. Juni, Montag bis Samstag, 10 Uhr bis 18 Uhr. Kopfhörerausleihe gegen Pfand bei Hanseblatte Neuer Kamp 32 im Karostern. Strom hören. Nichts sieht so aus, wie es sich anhört. Christina Kubisch hat zum ersten Mal einen Electrical Walk für Hamburg entwickelt. Er ist eine Einladung zur akustischen Erkundung der elektromagnetischen Felder im Schanzenviertel und St. Pauli. Mit einem speziellen magnetischen Kopfhörer und einer Umgebungskarte, auf der mögliche Routen und besonders interessante Stromfelder markiert sind, kann der Besucher sich allein oder in einer Gruppe auf den Weg machen. Am Samstag, den 6. Juni um 17.30 Uhr ist im Resonanzraum in St. Pauli, Medienbunker, Feldstraße 66 im ersten Stock, eine Präsentation von Christina Kubisch. Christina Kubisch spricht über elektromagnetische Stadtspaziergänge, wie sie sie entwickelt hat und in welchen Städten sie schon präsentiert wurden. Zu Beginn der Sendung hörten wir Rocket No. 9, gespielt vom Sun Ra Orchestra. Das Ensemble Rocket No. 9 spielt am 5. Juni 22 Uhr auf der MS Stubnitz Kirchenpower Kai 29 in der Hafen City. Nach drei langen Jahren unterwegs kehrt Rocket No. 9 zurück zur Erde. Gelandet wird auf der MS Stubnitz, zufällig auch während des Blurred Edges Festivals. Rocket No. 9 spielt Sun Ra mit neuen Mitgliedern, neuen Lebensformen und uralten Göttern und Göttinnen ist die Crew bereit, alle Zuhörer mit einzubeamen und in andere Dimensionen zu transportieren. Rocket No. 9 am 5. Juni 22 Uhr auf der MS Stubnitz mit Jan Gospodinov, Trumpet, Geoffrey Dubrock, Drumbone, Frank-Paul Schubert, Alt- und Sopransaxophon, Katrin Lemke, Alt- und Tenorsaxophon, Vladko Kutschan, Tenorsaxophon, Rolf Pifnitzka, Sopran- und Baritonsaxophon, Dirk-Achim Donau, Percussion, Bassklarinette, John Hughes, Double Bass, Jörg Hochapfel, Piano Synthesizer und Chad Poppel, Drumset. Aktuell hören wir den Track Rain von Seijiro Murayama. Seijiro Murayama spielt Percussion in einem Ad-Hoc-Ensemble bei den Frequenzgängen 53 am 19. Juni 20 Uhr im Centro Soziale in der Sternstraße 2. Zusammen mit Koran Erel, Computer Controller, Anil Eraslan, Cello, Sevket Akinci, E-Gitarre, Jean-Luc Guionet, Saxophon und Gunnar Letto präparierte E-Bass, Objects und Electronics. Beim zweiten Konzert der Frequenzgänge spielen drei türkische Improvisatoren. Sevket Akinci an der E-Gitarre aus Istanbul und Koran Erel an Computer und Controller. Beide sind Gründungsmitglieder des ersten türkischen Improvisationsensembles Islak Kökpek. Der in Straßburg lebende türkische Cellist Anil Eraslan ist sowohl Improvisator als auch Interpret traditioneller türkischer Musik. Der französische Saxophonist Jean-Luc Guionet ist sowohl Musiker als auch bildender Künstler. Er arbeitet in den Bereichen improvisierter und komponierter Musik, Grafik, Klanginstallation und Field Recordings. Seijiro Murayama ist ein minimalistischer Perkussionist, der seit 2006 im Duo mit Jean-Luc Guionet versucht, die Gegebenheiten eines Raums in die Improvisation mit einzubeziehen. Der Hamburger Gunnar Letto erweitert den Klang seines E-Basses mit Spießen, Pinseln, Klammern und Effektgeräten. Blind und Distorted für Elektronik und Stimme von Ernst Becher, Vocals Martin Wistinghausen. Sonnabend, 6. Juni, 20 Uhr, Forum Neue Musik in der Christianskirche, Klopstock Platz 2. Ein Ensemble aus 6 Komponisten, gegründet, um die eigene Musik aufzuführen, eine Band für neue Musik sozusagen. Über ganz Deutschland verteilt, sie leben in Karlsruhe, Augsburg, Mannheim, Düsseldorf, Norlenbach und Hamburg. Ist ihnen gemeinsam, dass sie alle irgendwann einmal bei Ulrich Leyendecker studiert haben. Doch die stilistischen Unterschiede zwischen den einzelnen Verschwörern sind beträchtlich. Neben komplexen, exakt ausnotierten Partituren finden sich in anderen Stücken auch improvisatorische und sogar szenische Elemente. Gleichwohl bildet sich ein gemeinsamer Klang, eine gemeinsame Haltung aus, getragen von der spürbaren Lust am Spielen. Ernst Bechert, Posaune, Keyboard, Elektronik. Erich S. Hermann, Klavier, Elektronik. Evgenie Orkin, Klarinetten, Altsaxophon, Elektronik. Stefan Mark Schneider, Gitarren, Elektronik. Stefan Schulzki, Klavier, Elektronik. Und Martin Wistinghausen, Bassstimme und Elektronik. Für den sakralen Raum der Christianskirche haben sie ein besonderes Programm zusammengestellt, geistliche Motive teils aufnehmend, teils kontrapunktierend. Zwischendurch wird Ernst Bechert ein paar Sätze zu den einzelnen Werken sagen. Alexander Schubert im Zusammenspiel mit dem Nadar-Ensemble. Sweet Anticipation am 20. Juni, Samstag, 21 Uhr im Haus 73, Schulterblatt 73. Schlagzeug, Video und Elektronik. Alexander Schubert, Video und Elektronik, Jonathan Shapiro, Schlagzeug. Programm: Michael Beil, Batterie, Alexander Schubert, Jonathan Shapiro, neues Werk, André Koryolov, Resist Mix, Nathan Davis, Diving Bell, Alexander Schubert, Le Blast Tiger. Sweet Anticipation is a journey into the birth of a new generation of percussion music, with a strong emphasis on the incorporation of performances elements as well as live audio and video processing. The acoustic elements are augmented into a multimedial theater-like experience. Trilling, Gunnar Lettow und Koran Erel. Beide spielen am 19. Juni 20 Uhr im Centro Soziale im Rahmen der Frequenzgänge 53 Elektroakustische Frequenzverschiebungen 2. Jan Lücker. Donnerstag, 18. Juni, 21 Uhr, MS Stubnitz, Kirchenpowerkai 29 in der Hafen City. Tina Zarsch, Jens Tolpdorf, Saxophone, Bassklarinette, Präparation. Heiko Klotz, Tasteninstrumente, Stimme, Percussion. Sven Zimmermann, Kontrabass, E-Bass. E-Cello. Björn Lücker, Schlagzeug, Percussion. Die 2006 gegründete Band Tina Zart geht in ihren frei improvisierten Konzerten auf traumwandlerische Reisen durch spontan geschaffene Klangräume, in denen sich sowohl kaum hörbare Töne als auch expressive Klangeruptionen, sowohl treibende Beats als auch ruhig fließende, pulsbezogene Stimmungen befinden, die in oft langen, intensiven Spannungsbögen ineinander verwoben werden. Neues verbindet sich mit Linien und Klangschichtungen, Unberechenbares ist eingebettet in eine tiefe Empathie zwischen den vier Musikerindividuen, die jedes ihrer Konzerte zu einem Ereignis voller Leben und Schönheit machen. Ein zweites Konzert, Liel, zwischen Nähmaschinen und Klangeruptionen. Liel, Sewing Machine and Turntables, diverse Metallfundstücke, eine Nähmaschine, alte Turntables sowie ein Haufen an Verzerrern, Hall- und Modelliergeräten werden eingeschliffen, so auch in die eigene Stimme und bilden dann das Geräusch, das Rauschen, den Lärm oder eben einfach Noise. Es wird laut, es wird auffühlend und gern brachial. Foam von Heiner Metzger. Freitag, 12. Juni, 22 Uhr, Westberg, Admiralitätsstraße 74. Der H7 Club at Blurred Edges 2015. Die digitale Lücke. Noise und subjektive Interventionen. mit Tomomi Adachi, Voice Electronics, Selfmade Instruments, Felipe Araya, Peruvian Cajon Objects, Francisco Merino, Computer Magnetic Field Detectors, Acoustic Devices, Tisha Mukari, Piano, Birgit Ulher, Trumpet, Radio Objects, Speakers, Gregory Büttner, Computer Objects, External Speakers, Fan, Michael Meyerhoff, Prepared Cello und Heiner Metzger Soundtable, Objects und Sampler. Adachi koppelt seine Stimmperformance mit eigenen Interfaces und Instrumenten. Die peruanische Cajon bearbeitet Araya mit Klötzen aus Metall, Holz und Kunststoff. Mukari dechiffriert die Stille und das Verklingen zwischen punktuellen Aktionen auf dem Pianokorpus. Mit Aufnahmen akustischer Unfälle erforscht Marino die Spannung zwischen programmierbarem Material und Scheitern. Ulher moduliert die Resonanzen ihres Kornetts mit Radiowellen und neuen Dämpfern. Klandestine Resonanzen seines Cellos aktiviert Meyerhoff mit hoch- und niedrigfrequenten Inputs. Büttner triggert Objekte mit Lautsprechermembranen und Lüftern und Metzger seziert und präsentiert Styropor-Sounds auf einer Tischplatte. Dreiswin von Angered Davis. Angered Davis spielt im Rahmen der Frequenzgänge 52 am 6. Juni 20 Uhr im Centro Sociale Sternstraße 2. Elektroakustische Frequenzverschiebungen 1 mit Eric Leonardson Springboard, Liquan Nin Percussion, Birgit Ulher, Trompete, Radio Speaker, Angered Davis, Violin, Gunnar Lettow, E-Bass, Objects, Electronics. The Sea Swells a Bit von Aidan Baker. Donnerstag, 11. Juni, 20.30 Uhr im Golem, Elbstraße 14. Aidan Baker und Eat Klang. Intensive Brüche zwischen Ambient, Showgaze, Noise und atmosphärische Soundscapes. Der Kanadier Aidan Baker ist ein Gitarrist, der durch experimentelles, unkonventionelles Spielen und das Nutzen von Effektgeräten einen ganz eigenen Sound erzeugt, den man im Ambient, Showgaze, Noise, neuer Musik und Jazz ansiedeln kann. Einem breiteren Publikum wurde Aidan Baker bekannt als eine Hälfte des Duos Nadja. Bei Eat Klang handelt es sich um das Soloprojekt des Gitarristen, Sängers und Produzenten Markus Steinkellner. Mit Eat Klang produziert er unter Verwendung von Gitarre, Gesang und Laptop atmosphärische Soundscapes, die auf gebrochenen Riffs und Beats, düsteren Stimmungen und intensiven Brüchen basieren. An diesem Abend werden sie ihr gemeinsames Album in The Red Room, Karl Records, vorstellen. Aidan Baker und Eat Klang werden sowohl solo als auch im Duo spielen. Watching the Burning Bride, Track 14 von Asmus Tietjens und Terry Burrows. Unüberhörbar am 19. Juni, 22 Uhr in der Hörbar Brigittenstraße 5. Terry Burrows und FX Schröder. Abstrakte Soundloops aus dem elektronischen Reisekoffer. Der klassisch ausgebildete Multiinstrumentalist und Autor Terry Burrows hat in jedem erdenklichen Musikgenre gearbeitet und seit den späten 80ern mehr als 50 Alben veröffentlicht. Unter dem Pseudonym Yukio Jung mitbegründete er die surrealistische Art-Pop-Gruppe Chrysanthemums und hat Alben mit dem DIY-Pionier Steve Moore und dem allseits geschätzten Hamburger Jung Asmus Tietjens aufgenommen. Seine Solo-Performances kombinieren Film, abstrakte Soundloops und verfremdete analoge Impulse mit einer ständig wachsenden Besessenheit vom Wesen der Zeit. FX Schröder, bekannt durch seine Mitwirkung an zahlreichen Kunst- und Improvisationsprojekten wie KFO Art Center, Matrix Club, konspirative Küchenkonzerte, U-Boot-Orchester, öffnet seinen elektronischen Reisekoffer und kredenzt Klänge aus der Bronzezeit der synthetischen Klangerzeugung mit Hilfe eines Wasp-Synthesizers. Nachtlicht für Violoncello und Elektronik von Bitwolf Ü. Malik. Dienstag, 9. Juni, 20 Uhr, Galerie des Künstlerhauses Hamburg-Bergedorf, Mörkenweg 18E. Bitwolf Ü. Malik, experimentelle Musikvideos, Bildwelten mit Cello-Inserts. Es werden experimentelle Musikvideos gezeigt, die in den Jahren 2006 bis 2014 entstanden sind. Die Bildwelten bewegen sich zwischen Konkretem und Abstraktem. Die Musik besteht aus elektroakustischem Material und elektronischen Produktionen und immer wieder erscheinen Violoncello-Klänge, die bei dieser Vorführung auch live gespielt werden. Watching the Burning Bride, Track 8 von Asmus Tietjens und Terry Burrows. Sonnabend, 20. Juni, 22 Uhr. Hörbar, Brigittenstraße 5. Unüberhörbar, Pierre Bastien. Er spielt Trompete und andere Instrumente in Begleitung seines von ihm selbst konstruierten mechanischen Orchesters, Mechanium genannt. Das Mechanium ist eine Konstruktion aus von Elektromotoren betriebenen Mechanikteilen, die zur Klangerzeugung sowie der Steuerung akustischer Instrumente dienen. Die Arbeit der Maschinen wird auf eine Leinwand projiziert. Eine poetisch-musikalische Traumwanderung. Das zweite Konzert, Tonesucker. Tonesucker arbeiten mit fundamentalen elektronischen Drones, Impulsen und Geräuschen, aufgenommen und aufgeführt in sorgfältig ausgewählten, psychogeografisch analysierten Standorten. Das Trio besteht aus John Bowers, Terry Burrows und Stephen Elsey. Das Schräghaus von Valerio Tricoli. Valerio Tricoli, Noctuidae und Sea am Samstag, den 20. Juni, 20 Uhr im Golden Pool Club, St. Pauli Fischmarkt 23. Revox B77 and Sound in Space Performance. Valerio Tricoli is a composer and performer of electroacoustic music. Since the mid-zeros, his main instruments for live presentations is the Revox B77 reel-to-reel tape recorder, used as a completely analog ergonomic device for live sampling and real-time transformation, editing, mixing of pre-recorded and made-on-the-spot sound sources, small acoustic and electronic instruments, objects and the amplified sound of the room itself in which the concert takes place. His electroacoustic studio compositions are aligned to the tradition of musique concrète and explore themes of the internal represented both by the psychological and the physical, and of the occult. C, a sound in space performance, the moth, in effect, was invented by the bat. DJ Nicke am 20. Juni 20 Uhr im Golden Pudel Club. Extended Meaning of Something Meaningless, Track 2 von Francisco Meirino. Sonnabend, 13. Juni, 20 Uhr, Westwerk, Admiralitätsstraße 74. Stark bewölkt, Input, Output. Solosets, Tomomi Adachi, Voice Electronics Selfmade Instruments, Felipe Araya, Peruvian Cajon Objects, Francisco Marino, Computer Magnetic Field Detectors, Tisha Mukaye, Piano. Stark bewölkt Quartett. Konzert mit Tomomi Adachi, dem japanischen Soundtüftler mit starken Performanceanteilen. Mit dem chilenischen Schlagzeuger Felipe Araya, der die Cajon umfunktioniert. Mit dem Elektroniker Francisco Marino aus Lausanne, der sich mit den Fehlern der Elektronik beschäftigt. Mit der Inderin Tisha Mukherjee, Pianistin, Komponistin, Künstlerin und dem gastgebenden Stark bewölkt Quartett. Donnerstag, 11. Juni, 20 Uhr, Nova Huta, Lindenallee 37, Twisk und Isogram. Kompaktkassetten, Bananenstecker und Dornenzar. Twisk ist eine Band, Lennart Thiem, Martina Lenzin, Rhythmusschleife Uptape, Hall, Gitarre, Bass, Gesang, Worte, AM Radio. Es tönt verquer, setzt dabei auf Ideen, verzichtet aber auf Ornamente. Beschwört eine Integrität, die der Underground der einst mal hatte, indem er jedwede Anbiederung an die Masse vermied. Isogram, erstens eine Linie, welche Punkte in einer Karte mit jeweils einer übereinstimmenden Variablen verbindet. Zweitens, ein Wort ohne sich wiederholender Buchstaben, respektive ein Wort, Text, in dem alle verwendeten Buchstaben gleich oft vorkommen. Drittens, ambienthafte Tape-Stücke, modulare Drones und Schallexperimente von René Hutwelker und Andreas Bonkowski. Vom Gustav Kunst Trio. Gustav Kunst Trio. Mittwoch, 10. Juni, 21 Uhr, Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276. Hybride Musik spontan komponiert. Mit Thomas Siebert, Gitter, Bass, Geosynth, Electronics, Martin Postrovic, Drums, Percussion, Sample Pad, Hannes Wienert, Saxophon, Pocket Trumpet, Drum Sax, Piri, Sheng, FX. Dieses erstmals live zu hörende Trio ist Seitenprojekt der Improvisationsband Passierzettel, die seit Anfang der 90er Jahre im Spannungsfeld von Psychedelic, Crowd, New Wave, Avantgarde, Punk, Electronic, Folklore und so weiter hybride Musik spontan komponiert. Die Trio-Besetzung bewegt sich hin zu frei improvisierten Klang-, Melodie- und Rhythmus-Skulpturen, wobei jeder Musiker mit seiner instrumentalen Vielfalt gleichermaßen zu Klang, Melodie und Rhythmus beisteuert. Ein permanenter Wechsel von Dynamik, Verschmelzung, Parallelität, Gegenläufigkeit, Brüchen atonalen und tonalen, rhythmischen und a- oder polyrhythmischen mit viel Raum für Überraschungen. Dekodrom, Achim Zepetzauer. Donnerstag, 18. Juni und Freitag, 19. Juni, 20 Uhr im Künstlerhaus Friese, Arnoldstraße 26 bis 30. Lokal Harmonie Export. Konzerte, Film und Vortrag. Achim Zepetzauer, Tischlein elektrisch und Film. Thorsten Töpp, Gitarren und Elektronik. Gäste, Joscha Hendriksen am 18.06. und Tintin Patrone am 19.06. Seit 2008 existiert das Lokal Harmonie in Duisburg-Ruhrort für temporäre Experimente und seit 2012 beständig. Das Lokal, eine ehemalige Eisenwarenhandlung, liegt zentral im Hafenstadtteil Ruhrort, im größten Binnenhafen Europas. 2015 wird erstmalig die einzige deutsche Stadtteilpartnerschaft belebt, Ruhrort St. Pauli. Die Bemühungen, improvisierte und experimentelle Musik in ihrer Gesamtheit darzustellen, wurde Anfang 2015 mit dem Spielstättenpreis NRW gewürdigt. Zwei der liebsten Lokalgäste gehen mit auf Klassenfahrt. Der Live-Elektroniker und Filmemacher Achim Zepetzauer aus Dortmund und der Duisburger Gitarrist und Komponist Thorsten Töpp. Gleichzeitig gibt es eine Ausstellung bei Friese zu sehen, Sound Department Limited, Donnerstag und Freitag von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Blüschow von Jetzmann. Freitag, 12. Juni, 20 Uhr, Galerie 21 im Vorwerkstift, Vorwerkstraße 21. Feine Trinkers bei Pinkels daheim. Unknown Singing Objects. Jetztmann und Donner Neder. Chemikalien, Looper, Lieder und arrhythmische Kippfiguren. Feine Trinkers bei Pinkels daheim zeichnet sich dadurch aus, dass er sein Klangmaterial stets weit abseits jedes musikalischen Kontexts sucht und so bei der Erzeugung seiner überwältigenden Klanglandschaften neue Wege geht und ein Instrumentarium aus Spielzeugen, Holz, Wasser, Küchengeräten, Werkzeug und diversen Chemikalien nutzt. Martin Schramm und Holger Neuberg sind seit über 10 Jahren als Matkit Holz aktiv und bewegen sich in einem Spannungsfeld von Musik konkret, Field Recordings und Loop-Effekten. Daneben wuchs die Idee, mit Unknown Singing Objects Lieder neu zu vertonen und sie aufs Minimalste zu reduzieren. Jetztmann verbindet improvisierte Loops, Kippfiguren aus Rhythmus und metabolistischem Arrhythmus. Speist einen Looper und andere Effekte mit Gitarre oder Bass und Geräuschen. Hinzu kommen eigene und fremde Texte. Die Künstlerin und Produzentin Donna Neda wird den Abend mit einem DJ-Set abrunden. Donna Neda ist im Netzwerk Female Pressure aktiv. M und M1, Monomal und Muttermal. Mittwoch, 10. Juni, 21 Uhr, Kantine der Hochschule für Bildende Künste, Lerchenfeld 2. Monomal und Muttermal Meet Hot Pot. Ein Topf mit Samples, Circuit Bending Sounds, Casio Rhythmen und Bässen. Lecker elektronisch-experimentell improvisiertes zu originalem taiwanesischem Hotpot-Essen. Ein Topf mit Samples, Circuit Bending Sounds, Casio Rhythmen und Bässen. Mehr oder weniger scharf, auch mal ohne Fleisch. Guten Appetit. Cut Up von Modulation Lab. Sonnabend, 20. Juni, 21 Uhr. Plan B, Clubraum. Hafenstraße 112 bis 114. Modulation Lab 5. Sinus, Rechteck, Sägezahn. Auch in seiner fünften Reinkarnation wird mit sich das 2013 gegründete Modulation Lab wieder der Erforschung der auditiv wahrnehmbaren Wellenformen und den Möglichkeiten ihrer Verformung, Verfremdung und Vermischung. Im Mittelpunkt der Aufführung steht ein Synthesizer-System, das von den Mitspielern händisch oder mit Hilfe von logischen Prozessen und Zufallsspannungen gesteuert, aber niemals exakt kontrolliert wird. Die Menschmaschine agiert hier als Netzwerk und nicht als Hierarchie. Ein Arm wird zur Verlängerung des Potentiometers, das Urgerät zum Filter und Kabel ersetzen, das Gespräch. Die Mitwirkenden des Modulation Lab 5 sind Felix Reite, Helge Meyer, Gunnar Büttner und Wood. Im Anschluss an die mehrstündige Performance gibt es ein DJ-Set von Difficult Music for Difficult People. Ein Track aus der neuesten CD von Gregory Büttner und Birgit Ulher. Birgit Ulher, Gregory Büttner Michael Meierhof und Heiner Metzger organisieren die Stark Bewölkt Konzerte. Noch nicht erwähnt wurde das Stark Bewölkt Konzert am 12. Juni 20 Uhr im Westwerk Admiralitätsstraße 74. Stark Bewölkt Doppelgänger. Ensemble Nadar Asynchrone Doppelgänger. Das junge belgische Ensemble Nadar spielt ein spezielles Programm bestehend aus Kompositionen mit Video, in denen die Bildelemente Teil der Komposition sind. Die Musiker erscheinen akustisch, visuell multipliziert oder desynchronisiert auch auf der Projektionsfläche. Die Bilder werden zum Teil von den Musikern selbst mit Game-Controllern gesteuert. Untitled vom Jojo Defek Quartett. Mittwoch, 10. Juni, 20 Uhr, Kulturdeich Vettel e.V., Georgswerder Bogen 13. Jessica, ich beobachte dich. Aquarian Drum Song, Nicola Hein, Jojo Defek Quartett. Vier Acts auf dem Deich. Jojo Defek Quartett, Rolf Pifnitzka, Saxophon, Voice. Felix Meyer, Trombone. Pia Abzieher, Keyboard. Sebastian Öst, Drum. Das Konzert ist die Premiere des Jojo Defek Quartetts mit Rolf Pifnitzka, der das Trio zum Quartett erweiterte. Er ist Mitbegründer des hiesigen Free Jazz Urgesteins Tisch 5, immer auf der Suche nach neuen musikalischen Wegen. Jessica, ich beobachte dich, Tintin Patrone, Leonid Karlamov, experimenteller Post-Industrial Technopunk, kompromisslos und radikal wird auf Harmonie und Strukturen verzichtet. Ein Genuss für jeden Trick. Eine Qual für die Uhren der Mittelschicht. Björn Lücker, Drums. In seinem Aquarian Drum Song hebt er den klanglich erzählerischen Aspekt besonders hervor. Nicola L. Hein aus Düsseldorf, Gitarre Solo. Er entlockt der Gitarre viele gewohnte und bekannte, aber vor allem viele ungewohnte und eigenwillige Klänge. Mit Händen und dem Plektrum, aber auch mit Schrauben, Linealen, Eisenwolle, Geigenbogen, Schleifpapier und Magneten, ohne auf elektronische Effekte zurückzugreifen. Untitled Number 651 von If Buana. Donnerstag, 18. Juni, 21 Uhr, Atelierhaus 23 am Weringhof 23. If Buana, Future Duck, Christoph Funabashi, Helmut Neumann. Prozesshafte Geräuschmusik. Yves Warner Laptop, Robert Klammer Elektronik Objekte, Park Computer Spielzeug, Christoph Funabashi E-Gitarre, Helmut Neumann Trompete. Ein Zusammentreffen von Yves Warner aus den USA mit den Hamburger Improvisatoren von Future Duck sowie Christoph Funabashi und Helmut Neumann in Wilhelmsburg. Im ersten Set werden Soli und Duos präsentiert, im zweiten Set folgt eine Quintett-Improvisation. Clapping Music von Steve Reich. Der Hamburger Schlagzeuger Stefan Weinzierl entführt sein Publikum in die große Vielfalt der Minimal Music. Mit Komposition für Percussion, Marimba und Vibraphon. Am Montag, den 15.06. im Haus der Kunst, Medien, Design und Theater, Wartenau 16. Beginn des Konzertes ca. 21.45 Uhr. Be It von Television. Mittwoch, 10. Juni, 21 Uhr, in der Hörbar Brigittenstraße 5. Television und Marc Latif. Avantgarde versus Pop. Wie viel Pop kann experimentelle Musik ertragen? Wann hört ihm Musik auf und wann fängt Unmusik an? Seit wann ist Lady Gaga Avantgarde und wie geschah das? Und wer ist eigentlich Richard Strauss, der E- und U-Musik definierte und dessen Einteilung anscheinend immer noch irgendwie gültig ist? Die Herangehensweise von Television an Musik lässt experimentelle Musik erwarten. Aber heraus kommt eine Musik, die Pop-Something ist. Aus diesem Grund spielte sie sowohl auf dem Avantgarde-Festival als auch auf dem Dogville. Marc Latif verwurstet Musiken aus sehr verschiedenen Richtungen, verwandelt sie in seinen Songs zu seiner ganz eigenen Version und verwischt Grenzen zwischen E- und U-Musik. Das war der erste Teil des Blood Edges Features bei Klingding. Mit dem kommentierten Blood Edges Mix, den Konzerthinweisen und den jeweiligen Tracknamen. Informationen über das Blood Edges Festival gibt es unter www.bloodedges.de. In der folgenden Stunde der Blood Edges Mix ohne Text. Rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, rocket the night, take off the planet, two planet, Venus, two, two. Thank you. Thank you.

Oh, Thank you. Das war das doppelte Blurred Edges Feature bei Kling Ding. Das Hamburger Blurred Edges Festival findet statt vom 5. bis 20. Juni 2015. Anregendes Hören und viel Vergnügen beim diesjährigen Blurred Edges Festival. Die nächste Kling Ding Sendung ist wieder am 3. Freitag im Juni, das ist der 19. von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0 101,4 im Kabel. Oder als Livestream unter www.fsk-hh.org.